Wieder seh ich diese Frau im nächtlichen Chaos der Stadt und ich stelle mich ihr zur Show, weil sie das gewisse Etwas hat. Ihre Blicke lassen mich brodeln. Mir wird heiß und mir wird kalt. Was kann ich hier nur untermogeln, damit sie heute Nacht noch mit mir knallt? Trotzdem alles in den Mund.